Урок 10. Четвертое занятие. Auf der Bank. Wo ist die nächste Bank? In der Kantstraße rechts. Wann schließt die Bank? Sie ist noch geöffnet. Danke. Keine Ursache. Kann man Rubel in Deutschmark umtauschen? Bitte. Wie steht der Umtauschkurs? 1:3. An welchen Schalter muss ich gehen? Schalter 3 gegenüber. Da ist mein Reisepass und meine Zollerklärung. Bitte unterschreiben Sie hier. Danke. Werden hier auch Reisechecks eingelöst? Ja, sicher, am Schalter 2.